الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من بعث رحمة وعلى آله وصحبه ومن بسنته اكتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir werden über ein Hadith sprechen, den Al-Bukhari und Muslim überliefern von Abi Huraira radiyallahu an, dass er sagte, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam gesagt hat: خلق الله عز وجل آدم على صورته. Diese Überlieferung ist zweifelsohne authentisch und auf der höchsten Stufe der Authentizität, denn Bukhari und Muslim überliefern diesen Hadith beide mit diesem Wortlaut. Also er ist auf der höchsten Stufe der Authentizität. Jetzt natürlich, wenn man den Hadith liest, خلق الله عز وجل آدم على صورته, kann man zwei Sachen verstehen. Nämlich, entweder bedeutet der Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam nach seinem Bild erschaffen, also das Pronomen hier kehrt zurück auf Allah, also nach dem Bild Allah, oder man kann verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Adam nach seinem Bild, also nach Adam, erschaffen hat. Was ist die Wahrheit und was haben die Salaf, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich ihnen und uns erbarmen, verstanden? Barakallahu fikum. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt im Buch Bayan Talbis al-Jahmiyyah im Band 6, Seite 373, sagt er: Unter den Salaf, den drei Generationen, gab es keine Meinungsverschiedenheiten, dass das Pronomen auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Das bedeutet, Allah, also der Hadith würde dann bedeuten, Allah azza wa jal hat Adam nach seinem Bild erschaffen. Nach seinem Bild, nach dem Bild Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ibn Taymiyyah sagt weiter, und dies ist überliefert von verschiedenen Überlieferungswegen von den Sahaban, also den Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und er erwähnte ebenfalls, dass diejenigen, die das abgelehnt haben und gesagt haben, dass das Pronomen nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt, eine Aussage der Jahmiyyah war. Das bedeutet, dass es bei den Gelehrten der Salaf keine Meinungsverschiedenheiten gab. Wer überliefert diesen Ijma'? Darunter Abu Muhammad Harb ibn Ismail al-Kirmani rahimahullah. Er überliefert und sagt, das ist der Madhab der Großgelehrten, des Wissen, die Gefährten oder die Gelehrten der Überlieferung von Ahlus Sunnah wal Jama'a, die bekannt sind. Von den Sahaba radiyallahu anhum bis zu unserem Tag. Und ich habe von den Gelehrten getroffen, die ich traf, den Gelehrten von Irak, den Gelehrten von Al-Hijaz, die Gelehrten von Al-Sham und andere. Und wer etwas von dem widerspricht, von diesem Madhab, von diesen Meinungen, oder sie angreift oder bemängelt und tadelt, so ist er ein Widersprecher, ein Mubtadi, ein Erneuerer, jemand, der rausgegangen ist von der Jama'a und vom Weg der Sunna und dem Weg der Wahrheit abgewichen ist. Und dies ist der Madhab von Imam Ahmad, er überliefert jetzt, von Imam Ahmad wa Ishaq ibn Ibrahim wa Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi wa Sa'id ibn Mansur und andere, die wir, bei denen wir saßen, und von denen wir Wissen nahmen und von ihren Aussagen waren. Also der Großgelehrte Al-Imam Harb ibn Ismail al-Kirmani überliefert ein Ijma' von allen Gelehrten, die er traf und von denen er hörte, und darunter sogar Imam Ahmad ibn Hanbal, worin es keine Meinungsverschiedenheit gibt unter den Gelehrten und unter Ahlus Sunnah wal Jama'a, dass er ein Imam der Sunna war und auf der Wahrheit war. Und er überliefert von allen Gelehrten, nicht nur von Irak, nicht nur von Scham und nicht nur von Al-Hijaz, nicht nur von Mekka und Medina und nicht nur, barakallahu fikum, diese Orte, dass zu den Sachen, worin es keine Meinungsverschiedenheiten gibt, überliefert er folgend. وَخَلَقَ آدَمْ بِيَدِهِ عَلَى سُورَتِهِ. Er sagt, und Allah subhanahu wa ta'ala erschuf Adam mit seinen Händen nach seinem Bildnis. Das überliefert er in dem Buch, das bekannte Buch Ijma' al-Salaf oder auch Masail Harb al-Kirmani. Und das bedeutet, es gab keine Meinungsverschiedenheiten. Und derjenige, der dies widersprach, gehörte bei den Gelehrten der Salaf zu den Jahmiyya, zu den irregeleiteten Sekten. Und darunter auch im Buch, das so bekannt ist unter Al-Ibanatu al-Sughra von Ibn Battah rahimahullah, überliefert er: لا يقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. Das bedeutet, das Gesicht wird nicht verunstaltet, denn wahrlich Allah hat Adam nach seinem Bildnis erschaffen. طيب. Dies überliefert er auch Al-Ibanatul Kubra. Und genauso überliefert er: لا تقبح الوجه, verunstaltet nicht die Gesichter. فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمْ عَلَى سُورَةِ الرَّحْمَانِ. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erschuf Adam nach dem Bilde des Ar-Rahman, des Alabamas, nämlich Allah. Und diese Überlieferungen sind vom Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam. Und diese Überlieferung wurde bei Ahmad ibn Hanbal, sein Sohn Abdullah, überliefert in As-Sunnah. Und Imam Ahmad und Ishaq ibn Rawayha, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich ihnen und uns erbarmen, haben diese Überlieferung authentisch gestuft. Und noch einige Aussagen, inshallah wa ta'ala, von den Salaf, nämlich Abu Bakr al-Marrudi sagte: Ich sagte zu Abu Abdullah, das heißt zu Imam Ahmad: Was sagst du über den Hadith, Allah hat Adam nach seinem Bilde erschaffen? So sagte er: A'mash sagte, dass Habib ibn Abi Thabit uns überliefert über Atha, über Abdullah ibn Umar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Inna Allaha azza wa jal خلق آدم على سورة الرحمن. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam nach dem Bilde des Alabamas erschaffen. Wir sagen das so, wie es überliefert worden ist. So wurde auch überliefert, dass Abu Talib sagte: Ich hörte Abu Abdullah, also Imam Ahmad, sagen: Man qal, wer sagt: إن الله خلق آدم على سورة آدم فهو جهمي. Wer sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Adam auf dem Bildnis von Adam erschaffen hat, so ist er ein Jahmi. Und die Jahmiya sind bei den Salaf Kuffar. Denn die Jahmiya, barakallahu fikum, haben alle Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala geleugnet. Und die Übertreiber von ihnen gingen noch weiter. Sie haben ebenfalls alle Namen verleugnet. Und dann sagte er: وَأَيُّ سُورَةٍ كَانَتْ لِآدَمْ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُ. Und welches Bild hatte denn Adam, bevor Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat? Sagte Imam Ahmad rahimahullah. Und es gibt, barakallahu fikum, viele Beweise in Bezug auf das. Ihr müsst eine Sache wissen. Ibn Qutaybah sagt, rahimahullah, er sagte, das Bild von Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht verwunderlicher als die zwei Hände, seine Finger und die Augen. Das ist nicht verwunderlich. Auch wenn der Wortlaut Bild nicht im Koran überliefert worden ist, so glauben wir daran und wir sagen nicht, wie ist das Bild Allahs. Geehrte Geschwister, ihr müsst wissen, dass Ahlus Sunnah wal Jama'ah Grundregeln haben in Bezug auf das vollkommene, perfekte Wesen Allahs, seine Namen und seine Eigenschaften haben, die sie von denjenigen unterscheiden, die den Weg des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten unterscheiden. Denn Ahlus Sunnah wal Jama'ah hält fest am Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten, nicht nur in den Taten, sondern auch in den Aussagen und den Glauben. Sie sagen, wir bestätigen alles, was Allah subhanahu wa ta'ala für sich selbst bestätigt hat und was sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam ihm bestätigt hat, was authentisch überliefert worden ist in der Sunnah und was im Koran überliefert worden ist in Bezug auf das Wesen, die Namen und die Eigenschaften, die Taten von Allah subhanahu wa ta'ala. Mit folgenden Regeln. Sie fragen nicht nach dem Wie. Tayyib, um nach dem Wie zu fragen, braucht man ein Beispiel oder ein Gleichnis oder etwas Ähnliches. Und das gibt es nicht in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'alas Wesen, in Bezug auf seine Namen, seine Eigenschaften und seine Taten. Wir bestätigen, dass Allah Eigenschaften hat, wie zum Beispiel seine Hand, seine Augen, sein Gesicht. Wir sagen nicht, wie ist Allah subhanahu wa ta'alas Hand? Wie ist Allah subhanahu wa ta'alas Gesicht? Denn Imam Malik und Salama radiyallahu anhum sagen, in Bezug auf Al-Istiwa, das Erheben von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sagen, Al-Istiwa'u ma'lum, das Erheben ist bekannt. Bekannt in der arabischen Sprache. Wal-Kayfu majhul, und die Art und Weise ist unbekannt. Und in einer Überlieferung auch, das kann man nicht mit seinem Verstand erfassen in Bezug auf Allah. Was-su'alu anhu bid'a, und das Fragen nach dem Wie ist eine Erneuerung, die weder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, noch seine Gefährten radiyallahu anhum. Und der Iman daran ist Pflicht. Der Iman daran ist Pflicht. Und das sind unsere Regeln. Und dann, wir vergleichen nicht Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Geschöpfen. Wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Wesen und die Menschen haben ein Wesen. Aber das Wesen Allahs ist vollkommen perfekt und ähnelt nicht dem Wesen der Menschen. Wir sagen zum Beispiel auch, Allah subhanahu wa ta'ala hat Hände, Allah hat ein Gesicht, Allah hat Augen und so weiter, was er selber für sich bestätigt hat und was sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam bestätigt hat. Aber wir sagen, seine Eigenschaften, sein Wesen, seine Namen und seine Taten ähneln nicht der Geschöpfe. Auch wenn sie sich vom Wortlaut ähneln, Allah ist der Alabama, er erbarmt sich, aber Allahs Erbarmen ist vollkommen und das Erbarmen des Menschen ist unvollkommen und begrenzt. Allah ist der Allsehende, er sieht alles, was in den Himmeln und den Erden und was dazwischen ist. Nichts bleibt ihm verborgen, er sieht alles gleichzeitig perfekt, aber der Mensch sieht nur das, was vor ihm ist. Genauso, der Allhörende ist Allah, er hört alles und jeden, das Verborgene, das, was in den Brüsten ist, was die Menschen und Dschinn und die Tiere und Engel in sich tragen. Alles einfach. Der Mensch hört nur das, was in seiner Umgebung ist. Also wir vergleichen Allah nicht mit seiner Schöpfung. Und wir heben nicht die Bedeutung auf, indem wir leugnen, was Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst bestätigt hat und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Und wir verfälschen die Bedeutung nicht, indem wir sagen, Hand bedeutet nicht Hand, sondern Hand bedeutet beispielsweise Kraft und Macht. Das machen wir nicht. Genauso leugnen wir nicht, was Allah sich selbst zugeschrieben hat und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Und ebenso, barakallahu fikum, machen wir nicht einen kompletten Tafwid. Das heißt, Wir sagen nicht, Allah hat bestimmte Worte herabgesandt, die nur er selber kennt und sonst keiner. Nein, wir sagen, Allah hat zum Beispiel jetzt den Begriff Hand herabgesandt. Wir bestätigen, dass Allah eine Hand hat. Aber die Wirklichkeit der Hand kennt nur Allah, subhanahu wa ta'ala. Genauso wie der Mensch eine Hand hat, hat Allah eine Hand. Aber die Hand des Menschen ist uns bekannt. Aber die Hand von Allah ist uns nicht bekannt. Und wir vergleichen auch nicht die Hand Allahs mit der Hand seiner Schöpfung. Wir fragen nicht nach dem Wie. Und wir leugnen nicht diese Eigenschaft, verfälschen diese Eigenschaft nicht. Und das sind sehr, sehr wichtige Grundregeln, die wir verstehen und verinnerlichen sollen. Und dies natürlich alles auf der Grundlage der Aussage, Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Nichts ist ihm gleich oder ähnlich, und er ist der Allhörende und Allsehende. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und nichts ist ihm jemals gleich, in Surat Al-Ikhlas. Das bedeutet, nichts ist ihm gleich gewesen, ist ihm gleich und wird ihm jemals gleich sein. Weder in seinem Wesen, in seinen Taten, in seinen Namen und in seinen Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Und genauso im Hadith, Allah hat Adam nach seinem Bildnis erschaffen. So verstehen wir alles, was in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'alas Wesen, seinen Namen und seine Taten und Eigenschaften ist. So benutzen wir diese Regeln. Und wenn wir diese Regeln benutzen, die Ahlus Sunnah wal Jama'a benutzt haben, dann, Alhamdulillah, sind wir auf dem richtigen Weg und bestätigen das, was Allah für sich bestätigt haben, ohne Mängel und Unvollkommenheiten, nicht wie die Leute der Erneuerung. Jazakumullahu khairan. Alles, was ich an Richtigen gesagt habe, kam einzig und alleine durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Und alles, was ich am Falschen gesagt habe, so ist Allah und sein Gesandter frei davon. Ich bitte Allah, dass er uns als Muslime leben und sterben lässt und auferweckt am jüngsten Tag und unsere Heimstätte Al-Firdaus al-A'la sein wird ohne Strafe und Abrechnung. Ich bitte euch, diesen Vortrag zu verbreiten, auf dass alle Geschwister die Wahrheit kennen und dass die Falschheit erniedrigt wird und verschwindet. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.